Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. So, jetzt geht es mal darum, welche Kurse ich online gemacht habe, was ich so am Computer und im Handy mache, wie ich noch weiter lerne, außer mit den üblichen Büchern, die man so bekommen kann. Ich habe ja schon mal Udemy erwähnt, udemy.com, da mache ich Kurse von Nihon Dialog. Angefangen hatte ich mit Einführung in die japanische Sprache und Kultur. Da geht es halt ein bisschen darum, dass man das versteht. Wenn man auf den Kursen geht, gibt es auch kleine Videos, was so da drin einem beigebracht wird, einem erklärt wird. Dann kriegt man auch einen Geschmack, wie das ungefähr abläuft, weil da auch Anfänge zu sehen sind, die man im Kurs dann auch sieht, Videos. Zum Beispiel, ich habe auch den Hiragana Lesen und Schreiben und Lernkurs, da wird dann halt schon mal ein Hiragana erklärt und dann weiß man, wie das abläuft, ob man damit zurechtkommt oder nicht. Genau, nach dem Einführung in japanische Sprache, Kultur habe ich Hiragana Lesen und Schreiben Kurs gemacht, dann den Katakana Lesen und Schreiben Lernkurs, dann noch den Verkehrsmittel in Japan mit Bus und Bahn durch Japan gemacht. Und das Schöne ist, es bleibt ja erhalten und wenn ich wirklich mal im Urlaub fahren sollte, werde ich mir den auch nochmal kurz vorher angucken, weil da halt nochmal genauer erklärt wird, wie das mit Bus und Bahn funktioniert. Da wurde auch gut erklärt, wie man mit Google Earth sich eine Strecke zurechtfinden kann. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so funktioniert. Das fand ich auch ganz toll. Sind tolle Infos mit dabei. Es gibt auch immer PDF-Material, was man sich runterladen kann, wenn man es digital mag. Man kann es aber ja auch ausdrucken, wenn man Papier mag. Ich mag beides. Ich habe es auch ausgedruckt. Ich habe auch noch die Wa und Ga im Japanischen Unterschiede Kurs gekauft, den habe ich bisher nur, also die anderen habe ich schon 100%ig abgeschlossen, den zum 50% abgeschlossen, aber ich glaube, ich muss da nochmal von vorne anfangen, weil das sind Partikel war und gar und das ist nicht so einfach, aber im Moment habe ich ja auch anderweitig noch gelernt, ich glaube, ich komme jetzt besser zurecht. Wenn man den machen möchte, das ist schon ein weiterführender Kurs, sollte man auf jeden Fall Hiragana und Katakana sehr gut lesen können und sich im Kopf auch schon übersetzen, was da steht am besten. Ich habe auch noch den Kanji-Kurs Kanji Lesen und Schreiben Lernen Einführung gekauft. Den habe ich auch zu 50% abgeschlossen. da trödel ich ein bisschen, aber ich möchte die Kanjis ja auch wirklich gut können, bevor ich mir wieder neue aufhalse. Und da sind schon einige, die man gelernt hat. Ich glaube, bis zur Lektion 11 bin ich. Da hat man schon gut einige. Es sind, glaube ich, über 200 Kurse drin. Kanjis im Kurs drin. Ich gucke einmal drauf. Ja, das hat 29 Vorlesungen, Anfängerlevel. 4,5 Stunden sind da drin. Ja. Ich bin sogar bis zur Lektion C, Quiz 20. Okay, Lektion C. Lektion 11 müsste ich als nächstes anfangen. So war das. Und das geht bis zu 21 Lektionen. Und da habe ich mir natürlich auch schon alles gedruckt, was es so zu drucken gibt. Was das Tolle ist, wenn man fertig ist, dann kann man auch sich eine Abschlussbescheinigung ausdrucken. Sowas finde ich immer toll. Sowas wie Urkunden gab es ja früher in der Schule nicht so oft. Ist toll, wenn man das denn so bekommt. Nihon Dialog hat aber noch ein, zwei Kurse, glaube ich, mehr. Einer ist noch in Arbeit. Da freue ich mich auch drauf, wenn das kommt. Essen in Japan im Restaurant und Spezialitäten. Den Kurs habe ich noch nicht geholt. Den könnte man noch holen. Vegetarisches Essen und veganes Essen in Japan gibt es noch. Dann gibt es natürlich noch von anderen Anbietern Kurse. Da muss man halt auch reinschnuppern, was für Kurse zu einem passen und was nicht. Ich habe aber auch für mich entdeckt, dass ich halt gerne Spielerisch lerne. Und es gibt da minato-jf.jp, eine Internetseite, da kann man auch Online-Kurse online machen, kostenlos, kostenfrei. Die arbeiten mit den Marugutu-Büchern. Da kann man auch kostenloses Material sich auch runterladen. Da habe ich auch so ein Bilderbuch von Marugutu runtergeladen mit bildlich erklärend die Wörter. Ja, auch ganz niedlich. Das habe ich aber zusätzlich. Ich würde damit nicht alleine lernen ohne die Bücher. Die finde ich noch wichtig, weil alles, was kostenlos ist, kann auch so einen Haken haben, dass da halt Fehler sind, dass es nicht ordentlich gemacht wurde. Aber das JF Japanese E-Learning finde ich recht gut. Ne, man erstellt sich einen Account, dann kann man Kurse runterladen. Es gibt auch Kurse mit einem Tutor. Da gibt es auch Hiragana und Katakana-Kurse. Ich weiß nicht, ob die taugen. Ich habe die nicht gemacht. Ich habe mir die Marugutu Katsudo und Rikai Self-Study-Kurs A1 mir geladen und gemacht und auch einen Test dazu geschrieben und dann halt Katsudo und Rikai Self-Study-Kurs A1 bis 2 runtergeladen. Das müsste das Buch für Marugutu Buch 1 sein. Man hat da ja 6 Monate Zeit, da den Kurs zu machen. Ich weiß nicht, was danach passiert. Ne? Steht halt drin, Course 3, Attendance Period 6 months from Course Start. Weiß, mein Englisch ist terrible. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn ich Hiragana bzw. Katakana schreiben soll, dass ich nicht weiß, wie ich bestimmte Zeichen hinbekomme. Also das kleine Z und das kleine Ju, ja, Jo, geht mittlerweile, weil ich da auch weiß, wie die Wörter in Romaji aussehen würden. Aber bei Kohi weiß ich das nicht. Da ist das mit den Katakanern ein KO, dann ein Strich und dann HI und ein Strich. Das muss ich nochmal rausfinden, wie es geht, weil das hat mir einen Punkt beim Test gekostet. Ausgerechnet, das kam beim Test vor. Andere Wörter wären mir lieber gewesen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was da jetzt so bei rausgekommen ist. Ups. Ich muss Login machen, nicht seinen. Man kann auch andere Sprachen haben, aber ich habe es auf Englisch. Deutsch gibt es ja nicht. Und andere Sprachen, da kann ich nicht verstehen. Dann loggt man sich halt mit der User-ID und Passwort ein. Kann die Kurse, die man gemacht hat oder an denen man dabei ist, angucken. Nehme ich noch auf. Ja. Mein Internet ist aber miserabel, deswegen kann ich damit auch nicht jeden Tag arbeiten. Wäre auch manchmal ein bisschen für die Augen ein bisschen anstrengend. Da sind manchmal die Bücher doch einfacher. Aber es vertieft eigentlich das, was ich schon mit dem Buch angefangen habe, nochmal besser zu verstehen. Dann gehe ich auf My Page, meine Seite, da sind die Kurse. Und wenn man auf den Kurs geht, dann steht da eine 1, dann ist da so ein Bildschirm abgebildet, Marugutu Japanese Online Course Site. Steht ein Datum, wann man angefangen hat, wann man das letzte Mal drauf war. Status, Komponent, Complete, 100% gerade. Vorher habe ich mich geärgert, weil der Statusbalken hat sich überhaupt nicht bewegt. Ich dachte, ich brauche ewig, weil sich nichts tut. Aber wie man fertig war, war fertig, 100% und gut. Dann sind da noch zwei Zeichen, Notizbuchen, Haken, Submission Complete, Tests Complete, Questionnaire, Not Responded. Ja, da sollte man Fragen beantworten. Das habe ich gemacht, aber ich konnte es nicht speichern. Und darunter ist mein zweiter Kurs. Da ist dann Study in Progress der Balken auch leer. Da habe ich aber auch noch nicht angefangen. Und wenn ich dann raufgehe auf den Kurs, dauert es eine Weile, weil mein Internet furchtbar langsam ist. Und dann darf ich eine Sprache aussuchen. Warum denn das? Ja, nehme ich immer Englisch, weil Japanisch ist noch zu schwer. Nanu, eine Infoseite, auf der nichts steht. Ah, da, how to use. Ah, dann wird einem nochmal erklärt, wie es funktioniert. Kann man gucken. Ne, oben steht dann, was man machen soll. Unten sind Pfeile nach links und rechts, dass man vorwärts, rückwärts machen kann. Und auf die nächste Seite. Dann wird erklärt, dass da unten halt, wenn man nach unten scrollt, einmal Words sind, einmal Basic Sentence und Kanjis. Words gucke ich mir gerne an. Da kann man auch reinhören. Mal gucken. Kakimas. Zu zeichnen. Und das kann man sich auch nochmal als PDF runterladen. Das mache ich auch jedes Mal. Und dann gehe ich auch auf Drucken, dass ich alle meine Vokabeln, die ich brauche, dann auch habe. Daneben sind Basic Sentence. Das ist eigentlich die Grammatik. Wie das ist, dann ist da was in Schwarz und Rot geschrieben. Da muss man sich das halt nochmal genau angucken. Dokushu ga suki desu. Oder Dokushu ga suki desu. Beim desu und beim suki lässt man das U meistens weg. Ne? Dokushu. Kann auch sein Dokushu ga suki desu. Ne, das erste Wort kenne ich noch nicht, aber ga suki desu. Heißt, irgendwas mag ich. Oder er oder sie oder es. Irgendwas wird gemacht. Muss ich halt noch lernen, das weiß ich noch nicht. Und daneben Kanji. Und da stehen dann mal ein Kanji, mal zwei, mal drei. Mittlerweile stehen da sechs Kanjis. Die muss man sich dann auch einmal angucken, was die alle heißen. Da kann man auf die einzelnen draufgehen. Dann ist da die Liste auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man nochmal hören, wie das Kanji heißt. Imas. Imas. Zu sagen, zu erzählen. Dann ist eine Animation, die man sich angucken kann, ein Memory Hint, die man sich angucken kann, also Videos, wie es geschrieben wird, wie man sich das am besten merken kann. Beispieltexte sind da drauf. Es ist Schritt an Schritt abgebildet, wie man das zeichnet oder mal ja schreibt. Muss man sagen, schreiben, ne? Kanji schreibt man. Das ist ein Strich, noch ein Strich, noch ein Strich und in welche Richtung man die machen muss. Die muss man immer in einer bestimmten Richtung schreiben, damit das auch nicht falsch ist. Ja. Die schreibe ich und ja, schreibe ich mir auch auf mit den Bedeutungen, mit den Aussprachen. Ich glaube, bei dem einen war jetzt nicht wirklich verschiedene Aussprachen, oder doch? Weil die haben nicht immer nur die eine Aussprache. Bei dem hier, Hanashimas, ist, ja, nur Hanashimas. Der hat keine zweite. Wenn man mal ein Beispiel sucht. Beides Mimimi. Habe ich jetzt jeweils nur Kanjis, die nur eine Aussprache haben? Okay, das ist dann schon mal nicht so schwer zu lernen, wenn es nur eine Aussprache gibt. Es gibt so viele, da gibt es mehr Aussprachen. Alleine bei Mensch Hito, das ist, wenn man das den Kanji zeichnet, ist das Hi und es kann aber auch was anderes sein. Mir fällt es aber gerade nicht ein, was richtig ist. Naja, dann wird halt erklärt, dass das S ist das Katsudo und danach ist das andere, also das eine ist halt mehr Lesen. Das andere ist Schreiben und Hörverstehen ist auch in einem von beiden mit drin. Und ja, Vokabeln in den einen mehr als im anderen. In Step 1 steht halt, dass man die Ziele kennen sollte. Da wird dann erklärt, Lesson 11 ist das. Da geht es um, was ist dein Hobby? Shumi wa nandesuka. Lesson 12 ist dann, wo sollen wir zusammen hingehen? Und dann geht man auf weiter. Dann kommt da die Story, worum es geht. Die steht allerdings auf Englisch. Die überfliege ich nur, weil die ist für mich jetzt nicht so wichtig. Dann kommen nochmal die Ziele. steht halt in Englisch und auf Japanisch. Nicht in Romaji, sondern in Hiragana Katakana. Step 2 ist schauen, hören und versuchen zu sprechen. Da soll man die Situation über das Hobby sprechen. Da sind dann Bilder, Beispielbilder erst einmal. Ich finde, der Anfang ist immer ziemlich lang gezogen. Dann sind da Beispielbilder mit Text, wie es auf Englisch heißt, wie es auf Japanisch heißt und zum Hören. 音楽が好きです。 Da wird dann nicht nur das, was abgebildet ist, gesagt, sondern ganzer Text. Er mag gerne Musik hören. Aber abgebildet ist eigentlich nur das Musik hören. Kann man sich hier 8 verschiedene Sachen anhören. Dann geht man auch weiter, wenn man das gemacht hat. Man soll es auch laut sagen, also zuhören und nachsprechen. Dann sind da Felder abgebildet, Bildchen. Man kann was hören und da muss man auf das Bild klicken, was dazu passt. 映画が好きです。 Da muss ich aber wieder zurück, weil die Vokabeln muss ich erst lernen. Das ist nämlich eine Question-to-Answer-Frage. Da gibt es 8 Antworten, die man machen muss hintereinander. Das geht teilweise zügig, weil er dann gleich weitermacht, teilweise pausiert er und man muss selber draufdrücken, dass es weitergeht. Da gibt es auch, dass man Sätze hin und her schieben muss mit den Partikeln, dass es in der richtigen Reihenfolge ist. Lückentext, die man füllen muss. Hören, da muss man die Fragen beantworten. Da muss man lesen und Fragen beantworten. Also da werden auch alle Sinne mit angesprochen. Also ja, fast alle schmecken nicht. Aber sehen, hören, verstehen, schreiben. Schreiben muss man auch. Das ist immer das, was ich gehasst habe. Einen Text abschreiben. Da habe ich einmal alles abgeschrieben und das war falsch. Man sollte nur das markierte Wort abschreiben. Aber man lernt ja dazu. Nur ab und zu unterlaufen einen dann auch kleine Fehler, vor allem weil mein Programm das dann immer in Kanji ändern will, wenn es ein Kanji zu dem Wort gibt. Aber die Internetseite möchte das nun mal in Hiragana oder Katakana haben, nicht mit Kanji, was ich eigentlich schade finde, weil es ist ja nicht falsch, wenn das richtige Kanji ist. Und wenn man halt 60% des Kurses abgeschlossen hat, dann kann man eine Prüfung machen. Ein kleiner Test. In Hörverstehen, Vokabeln. Oh mein Gott, ich bin so vergesslich. Ich habe das doch schon gemacht. Kann es irgendwo noch mal nachlesen? Kriege nicht nur graue Haare, nein, meine Zellen werden auch grauer. Ah ja, man kann zwischendurch auch immer die Seite sichern und Kommentare und was man gelernt hat, schreiben. Im Kurs gibt es halt 5 Topics. Also beim ersten Kurs war es halt Topic 1 Japanisch. Charaktere, Klassenraum, Country, wo man herkommt, sich vorstellen quasi. Also eigentlich, ja, das ist schon Topic 2, ne, sich vorstellen, die Familie vorstellen. Topic 3 ist über Essen, Essen und Trinken, Hamburger bestellen. Topic 4 ist Zuhause, Leuten das Zuhause erklären, wie groß das Haus ist, klein, neu, wie viele Zimmer, wie viele Toiletten man hat, wo der Becher steht, was man auf dem Tisch stehen hat, wo eine Puppe ist, so wichtige Sachen halt. Topic 5 war das tägliche Leben, über die Tagesroutine, wann man zur Arbeit geht, wie viele Stunden man dies und jenes macht, wann man das und das macht, wie man eine Geburtstagskarte schreibt. Ich fand, das war das Letzte, was man gelernt hat. Das war zu knapp. Das war wirklich viel zu knapp. Vor allem, wenn man selber gerade Geburtstagskarten schreiben wollte, das war zu wenig. Weil das kannte ich schon, das wusste ich schon, das war nicht viel. Das war mir echt zu wenig. Aber halt den Zeitplan. Und das ist echt schwierig mit Wochen, Tage und Uhrzeiten, vor allem weil Uhrzeiten, je nach welche Minute man hat, heißt es Fun oder Pun. Ja. Und das ist nicht so, dass man sagen könnte 1, 3, 5, 7 und 2, 4, 6, 8, 10 wäre dasselbe. Nein, es ist komplizierter. Das wäre ja zu einfach. Also kann ich es auch nicht wirklich erklären. Naja, man kann halt sehen, in den Fächern, wo man schon war, was man gemacht hat in den Steps, gibt es auch wieder 6 Steps. Die Ziele kennen, schauen, hören und versuchen zu sprechen, lesen und finden, es zu versuchen, sich zu checken, also testen, Leben, Kultur, dann steht auch, wie weit man im Studi-Progress ist. Das ist natürlich jetzt bei dem hier überall 100%, weil ich fertig bin. Dann kann man sehen, wo man auch was geschrieben hat selber. Bei mir sehe ich jetzt unten, der Kurs ist fertig. Ansonsten hätte ich da nämlich auf den Test klicken können. Man kann nämlich leider nur einmal testen. Wilma ist gut jetzt. Und unten gibt es dann noch Präsente. Das heißt, für Katsudo und Rikai gibt es jeweils so kleine Bildchen. Nette japanische Bildchen. In Katsudo gibt es einmal Kanji-Bildchen und so andere Bilder. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. In Rikai gibt es Bilder mit Infos drauf. Da habe ich im einen Hiragana Katakana. Mit Bildern drauf. Niedlich gemacht. So ein Flipchart. Einmal eine Weltkarte, wo was draufsteht. Einmal Essen. Das ist sowieso ein Ding mit der Prüfung, mit Ramen. Udon. Und Soba-Nudeln. Ah! Ich finde, das sieht alles irgendwie fast gleich aus. Also Udon und Ramen, da habe ich im Test versagt, rauszufinden, welches ist, weil das für mich gleich aussah. Aber es gibt Unterschiede. Ja, im vorletzten, also es gab 4 Belohnungen. Japanisches Style Room Bild. Nee, 5 Belohnungen. Im letzten eine Kanji-Liste von den Topics, die man gemacht hat. Die Kanjis, die man drin hatte, nochmal abgebildet und was sie bedeuten. Ja, auch nochmal drucken. Das Schöne ist, dass ich da auch schon Kanji kannte vom anderen Kanji-Kurs. Aber manche behalte ich nicht so schnell, also die muss ich auch noch wesentlich öfters angucken. Ich habe ja auch zu Hause die Wände oder ja in der Küche ein paar Wände und Schrank mit Kanji, mit Schrift, mit Texten, dass ich mir das immer wieder angucken kann. Ja, das zu meinem Online-Kurs. Dann habe ich ja Hello Talk. Da wird man korrigiert, wenn man Fehler macht. Aber man muss, glaube ich, offensichtliche Fehler machen. Ich werde nicht so oft korrigiert. Aber ich habe schon 2 oder 3, die mich wirklich korrigieren. Ab und zu muss ich dann auch mal nachfragen, was das denn, ne, was daran jetzt nun falsch war, wenn ich es nicht wirklich weiß. Klar, wenn man Partikel mal falsch hat, kann man das gleich sehen, aber wenn ein Kanji was anders ist, dann muss man doch nochmal nachfragen. Da verbessere ich eher mein Deutsch und Englisch, indem man da den anderen hilft. Ich habe aber auch eine App, die heißt wirklich nur Tandem. Da schreibe ich mit einem. Der will zwar Deutsch lernen, aber er schreibt mir immer in Japanisch. Ist nicht schlimm, finde ich ja für mich gut. Dann gibt es noch Memrise, eine App, Memrise, was sie sagt, ne? Also, da könnte man auch Geld für bezahlen. Ich habe jetzt ohne. Und da gibt es halt als erstes Grüßen wie die einheimischen Wörter und Phrasen. Und das wiederholt man dann, bis man weiterkommt. Dinolingo habe ich mich aber noch nicht wirklich für angemeldet, weil ich glaube, dass das eventuell was kostet. Nihongo, ein modernes Wörterbuch in der App. Japanese Pod 101, da heißt die App aber innovativ, habe ich aber über die Seite geladen, weil das auch alles Mögliche nichts kostet. Amino, das ist eine Seite, da sind Japanisch für Anfänger, Japanisch gemeinsam lernen, aber da kommt man nicht so wirklich weiter. Das ist wie so ein Forum. Die App Kana Master, da kann man halt ja Hiragana und Katakana lernen. Hiragana sind kostenlos. Katakana, glaube ich, müsste man was bezahlen. Ja, 2,29 würde das kosten. Deswegen habe ich da auch nicht weitergemacht. Sauseschritt, das ist die App zum Japanisch im Sauseschritt 1 Buch. Da kann man ein bisschen was kostenfrei machen. Ich weiß nicht, ob für die, die das Buch kaufen, alles kostenfrei ist. Aber da habe ich auch nicht so wirklich weiter reingeguckt, weil die anderen Apps ja schon ausgereicht haben. Udemy habe ich auch auf dem Handy als der App. Also ich kann es am Computer, auf dem iPad, auf dem Handy lernen mit Udemy die Kurse, die Videos schauen. Man kann sich auch einfach nur die Videos anschauen und die Tests weglassen und später die Tests machen. Aber ich mache meistens immer gleich die Tests im Nachhinein, solange mein Wissen noch frisch ist. Muss ich auch eventuell mal wieder aufholen, mir nochmal die Katakana angucken. Ich komme bei einigen durcheinander. Das ist, wenn man nicht mehr täglich übt. Und Hiragana habe ich aber täglich im Gebrauch, Katakana nicht immer. Ne? Hello Talk habe ich ja schon vorhin gesprochen mit der App. Die ist halt für mich die wichtigste App, die ich da benutze. Discord habe ich eine Gruppe, wie nennt sich die? Heldenhaufen. Die habe ich durch Facebook kennengelernt. Dann ist eine Gruppe, die nennt sich Sumikai, aber ich weiß gar nicht, ob das aus der Gruppe ist. Auch Facebook hat auch ganz viele Gruppen, in denen man mitlernen kann. Und die haben halt da auch eine japanische Lerngruppe drin. Mit Japan-Reiseplan und halt über Japan halt sprechen. Japanische Community, wo welche lernen wollen. Und da kann man halt auch schnacken sprechen. Habe ich auch privat schon welche drin, mit denen ich sprechen möchte, Japanisch sprechen möchte. Ich habe Zoom runtergeladen. Eigentlich für eine Geocaching-Puzzlegruppe, Geotokensammelgruppe. Wegen Corona konnte man sich ja nicht treffen, nicht auf Events gehen, haben wir uns so halt samstags oder freitags oder so, je nachdem wie es passt, öfters mal getroffen, wo das noch nicht so frei war, dass man wieder raus konnte. War ganz toll. Krieg von Hello Talk Benachrichtigung, wenn einer schreibt. Da kann man sich auch persönlich schreiben. Ah, Abus Just, ich möchte Arzt werden, ich möchte Arzt sein. Oha. Dann habe ich von Nemo Japanisch Lern-App. Da kann man aber nur bis zum gewissen Pegel lernen. Also kostenfrei lernen. Da sind dann halt auch immer mal Wörter aufgezählt. Man kann einstellen, wie viele man am Tag lernen möchte. Man sieht das Deutsche, drückt drauf und dann kommt das auf Japanisch und es steht auf Japanisch, aber auch in Romaji. Also Romaji sind unsere Schriftzeichen. すごい。 Oh. Aber da lernt man keine Grammatik. Ah, Busuu habe ich auch. Busuu, eine App. Kann man auch zum gewissen Grad komplett kostenlos lernen. Teilweise kostet es dann wieder. Lektion 1 war ganz einfach. Da sagt man halt, wie man heißt und so. Ein 7-Minuten-Ding. Lektion 2 habe ich noch nicht angefangen. Ich glaube, auch Lektion 2 könnte was kosten. Also, man sollte gucken, was zu einem passt. Aber vieles, was nichts kostet, wirklich aufpassen, weil die Grammatik kann sein, dass die nicht wirklich korrekt oder gut erklärt ist. Man sollte es schon Geld investieren in gute Bücher, in gute Kurse, weil irgendwann alleine kommt man irgendwann nicht weiter. Es gibt oder es mag sein, dass einige das vielleicht komplett alleine können. Ich kann es nicht. Und viele andere auch nicht, weil man halt diese Unterstützung mit der Aussprache braucht. Und da muss ich sagen, hat Corona diesmal geholfen. Corona ist ja nicht gerade toll. Aber weil es Corona gab, hat sich eine Kursleiterin dazu entschlossen, Online-Kurse zu geben. Japanisch singend online lernen. Da war ich bei der Schnupperstunde bei und fand die ganz toll. Das geht über Zoom. Ich glaube, da habe ich vorhin abgebrochen, weil die Hunde mich geärgert haben. Oh, Wilma hat gebellt, weil sie wieder läufig wird und dann wird sie wieder zickig im Kopf. Japanisch singend lernen. Also war eine Schnupperstunde. Weiß gar nicht so viel, wie viele Mädchen wir waren. 6 Stück oder so. Ein Kerl war dabei. Also Kursleiterin. Und ich und ein paar andere waren da. Hat sie erklärt, wie das funktioniert, wie es abläuft. Und dann haben wir schon ein Kinderlied gelernt. Bei uns wäre das Meister Jakob, Bruder Jakob, je nachdem, wo man herkommt, heißt es anders. Wir haben das Lied zuerst auf Deutsch gesungen. Und dann hat sie uns die Noten gezeigt mit dem japanischen Text. Und in Japan werden einige deutsche Kinderlieder nicht eins zu eins übersetzt, sondern komplett verändert. Oder auch nur ein bisschen verändert. Also das ist, also Bruder Jakob, davon ist nichts mehr über, außer die Melodie. Dann ist es nämlich Steinpapierschere. So würden wir es sagen. Aber das ist ja Steinschere Papier. Im Lied Steinschere Papier. Auch ganz nett. Haben wir halt gesungen. Also zuerst haben wir eine Hiragana-Tabelle angeguckt und dann die Aussprache der Silben. Weil es ja eine Silbenschrift, die Aussprache geübt. Ist ja auch sehr streng. Und auch, ob wir das hören können, die Unterschiede. Und ja, wie man das ausspricht, richtig ausspricht. Und dann halt das Lied gelernt und auch, was es auf Deutsch heißt. Wurde auch die Übersetzung gelernt. Und bei der ersten richtigen Stunde, die wir dann hatten, haben wir ein anderes Lied gelernt, aber wir wurden auch noch geprüft, ob wir noch wissen, wo links und rechts ist. Weil bei Stein, Papier, Schere wird ja auch dann mal nach links und rechts die Hand hochheben und dann halt zeigen, Stein oder Papier oder Schere. Da bin ich ins Schleudern gekommen, wie schneller ging mit links, rechts auf Japanisch. Aber ich kann's. Ich weiß, was links und was rechts ist an meinen Händen. Aber ja, man muss es nur dann auch richtig rum hochhalten, weil bei Zoom sieht es ja andersrum aus. Sieht verkehrt aus, aber es ist dann richtig. Naja, bei der ersten Stunde gab es dann halt das nächste Kinderlied. Kuckuck. Kaku, Kaku. Haben wir auch es auf Deutsch gesungen. Dann sind wir den Text durchgegangen, einmal alles komplett, was sie aufgeschrieben hat, und dann kam die Übersetzung. Weil damit wir mehrere Wörter lernen, hat sie auch noch was hinzugedichtet. Also Kuckuck hat 2 Strophen, aber wir hatten dann quasi mehrere Strophen. Und aus Strophe 1 halt 5 Varianten, Strophe 2 waren dann 3 Varianten. Weil da kommt das halt drin vor. Dass man halt die Mutter ruft quasi. Schwer so Deutsch zu übersetzen. Und in Strophe 2 geht es halt um morgen, mittags, abends. Und eigentlich geht es nur um morgens. Und das Wort halt hinzugedichtet, damit wir uns das merken können und lernen können, was morgens, mittags, abends ist. Das fand ich ganz toll, weil das war für mich gar nicht so schwer zu lernen. Weil ich von dem Text halt mehreres schon konnte, ne? Also eigentlich ist das Kuckuck, Kuckuck, leise ruft Nebel im, schau, schau, meine Mutter. So würden wir ja nicht sprechen, ne? Und dann statt meine Mutter kommt dann halt Vater, älterer Bruder, ältere Schwester. kleine Bruder, kleine Schwester, aber die Kleinen haben wir weggelassen. Die hatten jetzt nur große und großer Bruder, große Schwester mitgesungen. Und halt dann ist das halt im zweiten Text nicht Nebel ruft im Nebel, sondern im Wald. Also ziemlich ähnlich zum Original, also ähnlich, ne? Nur ähnlich zum Originalkuckuck. Wir haben auch die Videos, die sie hat also auch YouTube-Videos gezeigt, damit wir einmal hören, wie es richtig klingt. Wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe extra für die, um halt Informationen besser zu teilen. Da haben wir dann die Noten für uns nochmal selber zum Ausdrucken. Wir wurden auch aufgenommen im Zoom und der Kurs ist in zwei Teile, weil nicht jeder jeden Tag kann. Also die eine konnte nur freitags und dann sagte ich, okay, ich kann beide Tage, also kann ich Freitag dazukommen. Dann ist sie nicht alleine. Dann waren wir sogar mehrere. Also ich weiß nicht, wer Samstag noch alles wieder dabei waren oder ob Samstag komplett andere waren. Habe ich gar nicht nachgeguckt, könnte ich eigentlich mal gucken. Aber ich meine, es waren alles andere Gesichter. Ist ja egal, es sind halt zwei Gruppen. Ich habe natürlich Premium genommen, also es gab drei Varianten. Halt die Variante, dass man halt nur Video bekommt, dass man nicht dabei ist zum Lernen, sondern halt im Nachhinein Video gucken kann. Variante 2 ist halt, dass man dabei ist und ein Video auch dann bekommt in der Gruppe, ja, mit den Noten und alles. Man kann dann ja auch mal noch Fragen stellen. Habe ich auch gemacht. Ich habe gleich gefragt, ob wir das Video für Go Shuki Pade bekommen können, also fürs erste Lied, was wir bei der Schnupperstunde hatten. Weil das Originalvideo haben wir nicht gefunden. Also ich war nicht die Einzige, die es danach bei YouTube wohl gesucht hat. Und wir hatten im Vorfeld schon, bevor sie online kam, weil den Link für Zoom hatte sie recht früh reingestellt, hatten wir schon geschnackt und gefragt, ob wir den wohl kriegen können. Und ich habe mich dann halt getraut und gefragt, wie sie gefragt hat, ob jemand Fragen hat. Habe ich gleich gefragt, ob wir den bekommen können. War auch kein Problem. Wir haben dann auch fürs neue Video auch gleich einen Link dann bekommen. Also ein paar Tage später, weil die Gruppe dann ja auch erstmal erstellt werden musste. Oh, dann kann man das nämlich wieder angucken. Ganz toll. Mag ich gerne. Weil wenn ich einen Tag mal so überhaupt keine Lust habe zu lernen, dann kann ich mir einfach das Video vom Lernen halt angucken oder die Videos, wenn es später mehrere sind. Ich habe ja Freitag wieder Kurs. Yay! Ich bin gespannt, was es diesmal gibt, was für ein Lied. Und da ich Premium bin, habe ich ja auch noch die Möglichkeit, an einem Tag teilzunehmen, wenn auch Japaner dabei sind, weil sie hat den Kurs auch umgekehrt für Japaner, die Deutsch lernen möchten. Und an irgendeinem Tag wird man sich dann mal treffen auf Zoom mit Japanern. Bin ich mal gespannt. Ich habe bei Hello Talk ja schon einigen, die ich schreibe. Ich habe meine Kursleiterin auf Line. Echt spannend. Ich habe auch schon in Hello Talk mit welchen gesprochen, wirklich. Über die Sprechfunktionen, so wie es bei WhatsApp und überall so gibt. Also nicht live, sondern nur aufgenommenes. Weil Nanase mir ja auch immer auf Fragen gerne mal stellt in live. Das ist immer lustig, wenn wir so Deutsch, Englisch, Japanisch mischen. Aber ist anscheinend normal, machen ganz viele. Was mich nur immer wundert, ist, wenn Fragen gestellt werden, ob das richtig ist, dass einige auf Englisch antworten. Mensch, der Mensch will Deutsch lernen, warum antwortet ihr auf Englisch? Verstehe ich nicht. Ja, der lernt vielleicht auch Englisch, super, aber ich antworte meistens auf Deutsch. Ich möchte ja auch, dass man mir auf Japanisch hilft. Das Japanisch zu korrigieren und nicht dann auf Englisch schreibt, wie es richtig wäre. Ja. Deswegen. Ne? Ich habe mir ja auch Karten ausgedruckt, so Memory-mäßig, um zu lernen. Hiragana, Katakana. Ich sollte mir die Katakana nochmal angucken. Die Hiragana, weiß ich nicht, ob ich die weitergeben kann. Das Schöne war, ich war ja zu einer Hochzeit von Geocachern. Und am Tisch saß ich perfekt neben mir, deren Kinder interessieren sich für Manga und Animes. Da konnte man ein bisschen fachsimpeln, auch über Japanisch. Fand ich ganz toll. Das passte perfekt. Und auch so andere Themen dann. Und dann weiß ich nicht, ist so wie manche Müttis im Fernsehen, die dann auf Feiern mit Fotos, ne, Fotos ihrer Enkelkinder zeigen oder so, habe ich halt Kletterfotos von Mallorca gezeigt. Und Kimono gezeigt und ja. Ich hatte nämlich auch erst überlegt, ob ich ein Kimono zur Hochzeit anziehe oder nicht, aber ich wollte nicht auffallen, weil man wäre total damit aufgefallen. Ich fand mich so schon fast schon zu schick angezogen. Weil bis auf die das Brautpaar waren alle ja ziemlich sehr normal so, also schon schick. Aber noch relativ normal. Und ich hatte halt so ein weinrotes Kleid mit Pailletten so ein bisschen so. Auch sehr schick. Mit Schuhen dazu. Aber vielleicht fand ich mich auch zu überkandidelt, weil ich es halt sonst nicht trage. Also es passt. Wenn ich aufs Foto gucke, war das schon okay. Wir haben auch schon Fotos ausgedruckt heute. In Postkartengröße habe ich so einen Fotodrucker. Ja, ich muss nämlich Fotos minimieren und andere Sachen minimieren. Ich brauche Speicherplatz. Die Hochzeitsfotos haben mein Mac schon gekillt. Halbwegs. Ich muss dringend löschen, weil ich habe ein Video auch erstellt. Das nimmt ja auch nochmal Platz weg. Das muss runter. Und ich bin eifrig am Drucken, um Platz zu sparen. Ich muss mich halt von Bildern trennen. Ich brauche ja, wenn ich wirklich Urlaub machen will, Platz für Neues. Ich habe auch schon Omreis gemacht. Das ist quasi Omelett. Also in der Pfanne Gemüse und Fleisch gemacht. Reis dazu. Den Sushi-Reis, den ich gemacht habe. Und nach dem Tipp halt mehr gemacht als gebraucht und was eingefroren, damit man fürs nächste Mal, wenn man schnell was in der Pfanne machen will, schon was fertig hat. Oder kleine Sushis macht, weil ich brauche keine große Menge. Ich bin ja die Einzige, die denn Sushi essen würde. Also das Gemüse in der Pfanne. Dann mit Reis, Fleisch, Gemüse, das hier in der Pfanne gemacht, in eine Schüssel gemacht. Das dann umgekippt auf den Teller, das heißt, das war dann schick angerichtet. In einer neuen Pfanne dann ja, Ei mit verschiedenen Zutaten fertig gemacht. Mir fehlte allerdings die japanische Mayonnaise, um das wirklich richtig zu machen, den Umreiße. Naja, aber wurde auch gut. Ich hatte zwei Eier, meine ich bei mir, weil gesagt wurde, Frauen zwei Eier, bin ich gerade der Meinung. Passte ganz gut. Das halt, ne, drüber gemacht, über das andere und dann gegessen. Nicht ganz stilecht mit Ketchup dazu, aber das mag ich halt. Ja, das war lecker. Für meinen Mann ist das auch nicht so wirklich was. Den kann man eher mit Indisch begeistern. Da hatten wir auch heute was ausprobiert. Chicken Teriyaki, gefrorenes Zeugs. War okay für mich, aber zu scharf. Da gehe ich lieber zum Inder und sage, ich möchte es milder. Das ist dann auch zwar immer schon scharf, aber das andere war wirklich zu scharf. Wir haben auch Naanbrot dazu gemacht und Eiskaffee, das hat das abgemildert so ein bisschen, die Schärfe. So. Oh. Ne? Ich gucke aber auch gerne noch japanische Bilder. Ich habe feste YouTube-Channels, die ich gucke, Mr. Nippon, Tokyo Maniacs, Aprikosenklang, natürlich Nihongo. Das ist der, den ich am meisten gucke. Dodos World auch noch. Ja, das sind so die wichtigsten, die es aktuell auch wirklich noch gibt. Es gibt noch zig andere deutsche YouTuber, die aber nicht mehr aktiv sind. Es gibt auch zig japanische YouTuber, die man gucken kann. Yuku-Sensei gucke ich, da lerne ich die Partikel auch ein bisschen mit oder verfestige das Lernen nochmal, weil das auch mit dem Computer, was ich gelernt habe, mit Minato, JF, JP, verfestigt nochmal das, was man eh schon in den Büchern gelernt hat. Beziehungsweise wird einem nochmal anders erklärt. Also ich brauche es auch nochmal mir gesagt, wie es funktioniert. Und ja, mit anderen Beispielen nochmal. Ist halt jeder lernt anders, jeder ist ein anderer Lerntyp und man muss halt rausfinden, wie man ist. Dodos World zum Beispiel lernt, meine ich, mit den Genki-Büchern. Da gibt es halt, ja, jeder lernt mit anderen Büchern besser. Ich war auch kurz überlegt, mir die zuzulegen, aber wozu soll ich noch eine Buchreihe anfangen? Und man sollte nicht zwischendrin wechseln, weil die Vokabeln nicht alle in der gleichen Reihenfolge kommen, die man lernt. Und auch nicht unbedingt die Grammatik die gleiche Reihenfolge ist. Manches ist schon recht ähnlich, aber doch wieder anders. Ne? Man sollte sich wirklich für eine Buchreihe entscheiden und die dann auch durchziehen. Man sollte aber auch gucken, dass es eine Buchreihe ist, die recht weit geht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie hoch Mina no Nihongo geht, aber die geht recht weit. Für das, was ich erreichen möchte, reicht sie auf jeden Fall. Ich habe ein niedriges Ziel. N5 erstmal. Das erstmal erreichen. Wenn ich mehr schaffe, ist auch schön. Aber das ist erstmal mein Ziel, so weit zu kommen. Weil ich ja halt verdammt langsam lerne. Also die Vokabeln bleiben langsam drin. Das Problem ist ja, dass hier kein anderer Japanisch lernt oder spricht. Es ist einfacher, wenn man etwas halt täglich wiederholen kann, sehen kann, hören kann, das sich zu merken. Das merke ich ja, das, was ich mit meinem Mann übe und was er halt auch weiß, sitzt fest. Bei ihm zwar nicht unbedingt. Manchmal macht es auch nur Spaß. Also eigentlich weiß er schon, wie man sagt, wenn man Kaffee haben möchte. Ich sage nur meistens nein. Fragt er ja auch immer im blöden Moment, wo ich gerade gar nicht kann und er eh in der Nähe von der Kaffeemaschine steht. Ja. Aber da verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Ja, das Marugoto-Buch war auch über 80 Seiten, was ich ausgedruckt habe, aber ich habe gar nicht alles ausgedruckt. Weil da waren Seiten bei, wo man selber aufschreiben sollte, die habe ich weggelassen. Das Deckblatt, das Endblatt. Ich glaube auch die Seitenzahlen, was wann kommt, habe ich weggelassen. Braucht man ja auch nicht. Es sind halt viele Bildchen, die ich mir nochmal irgendwo hinkleben wollte oder so einiges, wo es noch hakt. Das, was ich schon weiß, hebe ich aber auch für Freunde. Also für die Kinder von denen. Muss man hören, was die wirklich brauchen oder nicht. Das Schöne ist ja, man kann es weitergeben, was man nicht mehr braucht. Für andere, die sich dafür interessieren. Ich bin mal gespannt, ob ich jemanden finde, der einen mit im Urlaub kommt. Ich möchte ja einmal richtig nur so Urlaub machen in Japan und einmal halt wirklich auf Shikoku pilgern. Ich glaube, wenn man pilgert, dann braucht man weniger Ablenkung und kann man den Alltagsstress so von sich ablegen lassen. Ich glaube, der normale Urlaub ist eher stressig als Urlaub. Vor allem, wenn man Tokio besuchen will oder so. So großstadtmäßig. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, was ich machen möchte. Es gibt so viel, was ich sehen möchte. Und Tempel und so weiter. Mal gucken, ob ich mich anderen einfach nur anschließe, wenn die ungefähr das machen wollen, was mich interessiert. Wäre das ja ganz toll. Ja. Oder einfach mal sich trauen, was selber zu planen und durchzuziehen. Bisher war es ja immer so, dass man andere mit dabei hatte. Nach Irland hat ein Freund ja alles gebucht und geplant und gemacht. Da war man halt nur mit. Konnte man halt nur ja, helfen, Dosen zu finden. Habe ich ja auch die Mikros gerne gefunden oder Nanos, also die ganz, ganz kleinen Dosen. Ne? Beim anderen Urlaub, da war es halt, dass man nur selber den Flug buchen musste. Unterkunft war auch schon geregelt. Wenn es im Oktober nach Madeira klappen sollte, da mussten wir auch nur uns um den Flug hin und zurück kümmern. Das andere ist auch schon geregelt. Na klar, vor Ort geht man mit einkaufen, ne? Aber das ist ja das Wenigste. Vorher die Planung steht ja auch schon. Da ist derselbe Freund, der halt für Mallorca auch viel gemacht hat. Das ist Wahnsinn, was er leistet. Patrick, falls du es hörst, ich verneige mich. Arigato gozaimasu. Was du leistest, ist echt klasse. Aber genau das Gleiche hat Michael ja auch geleistet für Irland. Supermänner. Wäre praktisch, wenn man auch jemanden hätte, der das für Japan machen könnte. Also Unterkunft planen und halt so ein bisschen. Ich glaube, da muss man mehr Planung haben, was man so machen will, wegen mit Bahn fahren, mit der Denver, mit den Shinkansen eventuell, ob man nun Japan Rail Pass nimmt oder nicht, ob sich's lohnt oder nicht, ob man Auto mieten sollte oder nicht. Also ich würde es, glaube ich, nicht, weil da fährt man nämlich auch auf der anderen Seite und wenn ich mir so einige Videos angucke, wie die fahren, vor allem in den die größte Kreuzung da in Shibuya, nein, ich nicht. Ich würde nicht fahren wollen. Man kann auch Fahrradtouren machen, Fahrrad mieten. Bin immer gespannt. Aber das liegt alles noch in den Sternen. Erstmal sollen wir dieses Jahr rumkriegen, gucken, ob wir den Urlaub im Oktober machen können oder nicht. Ich möchte vielleicht auch noch Familienurlaub machen, also auch wieder runter nach Bayern. Muss ich aber auch erstmal abwarten, nicht, dass eine zweite Welle kommt. Irgendwo ist schon Gebiet gesperrt. Wieder. Tönnies, Fleischfabrik. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich hoffe, das war nicht zu lang. War nicht zu langweilig. Das war die Japanwelle 2, wie ich Japanisch lerne. Ich dachte auch zwischendurch, ich mache so überhaupt keine Fortschritte und dann liest man irgendwas und versteht es und das macht Spaß. Ja, also ich mache Fortschritte, aber nicht unbedingt so schnell und beziehungsweise ich traue mich das nicht unbedingt so umzusetzen. Ich habe gesehen, am Computer klappt das richtig gut. Nur wenn ich das Gleiche reden sollte, so fällt mir nichts ein. Könnte ich jetzt auch keinen Beispielsatz nennen, weil es mir halt da nicht einfällt. Ne? Von daher, Aussprache bin ich halt auch noch nicht so weit, weil wir halt im Singenkurs noch nicht so viel gemacht haben. Und singen und reden ist auch wieder so ein bisschen anders. Da muss man halt aufpassen. Manchmal, das fehlt ja noch. Haha, das fehlt ja noch. Das fehlt ja noch. Ich habe eine App, eine Karaoke-App für mich entdeckt. Smule. Smule. Lila Pink mit Mikrofon drauf und ein Musikzeichen. Und Smule steht da auch drauf. Da kann man Lieder mitsingen. Also wenn man Geld investiert, dann kannst du, glaube ich, jedes Lied, was es so gibt, oder selber welche erstellen, singen, machen. Da ich kostenlos dabei bin, muss ich immer jemanden finden, der das Lied schon mal gesungen hat und damit singen. Mal singt man Part 1, mal Part 2, dann gibt es auch Lieder, wo man solo singen kann. Ich singe lieber mit mehreren zusammen. Am schönsten ist so chormäßig singen. Da ist das recht lustig, weil man wird auch von anderen wieder eingeladen, dass man mitsingen soll. Ich werde da nur zu Liedern eingeladen, die ich nicht wirklich mitsingen kann, weil da denn Kanji sind und keine Romaji, wo ich denke, so weit bin ich noch nicht. Also, ich habe auch schon ein Lied gesungen. Da standen dann die Sachen wirklich nur in Hiragana, aber das war dann halt einfach, ne? So Ai Ai, bestimmt ein Kinderlied. Da war ein Hiragana nur. Das war kein Problem. Aber bevorzugt tue ich es, wenn sie in Romaji da drin stehen. Weil so schnell, wie das abläuft, das denn im Kopf zu übersetzen. Vor allem, weil bei den meisten Kanjis sind, die ich nicht kenne. Das ist dann schwer, dann mitzusingen. Beziehungsweise meistens muss man dann ja auch alleine singen. Und dann findet man halt tolle Lieder, wo man mitsingen kann. Und dann laden die ein, wo Kanji sind. So, da kann ich gar nicht mitsingen. Aber ich habe auch schon wo mitgesungen, wo es schwieriger ist, aber da kannte ich das Lied schon. Da hatte ich schon eine Seite, wo ich die, ja nicht Übersetzung, aber halt den Text so, dass ich ihn mitsingen konnte, hatte. Auch ganz toll. Englisch kein Problem, Deutsch kein Problem. Werde ich bei Deutsch auch immer wieder eingeladen, obwohl ich denke, Deutsch muss scheußlich sein, weil jeder versteht, wenn man Fehler macht. Chinesisch habe ich auch schon mitgesungen. Das darf nur kein Muttersprachler hören. Ich glaube, der Spott. Das dürfte so ziemlich falsch gewesen sein, was ich dann damit gesungen habe. Thailändisch auch, weil ich das Lied auch kannte von der Serien-Soundtrack. War auch teilweise Englisch mit dabei, aber ja, da waren bestimmt auch Millionen Fehler drin, weil das einfach nicht meine Sprache ist. Die kenne ich nicht, habe ich nicht gelernt, aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Also singen, hören, schreiben, kochen, anziehen, die Kleidung, Dekoration habe ich. Unser Garten soll auch ein bisschen japanisch angehaucht werden. Der soll endlich dieses Jahr mal gemacht werden. Wir haben auch einen Termin, wann einer kommt und sich den mal anguckt. In 2 Wochen. Naja, jetzt nicht mehr ganz 2 Wochen, aber ist schon so immer noch warten, warten, warten. Es hat gedauert, einen zu finden. Die haben alle irgendwie viel zu tun. Alle bleiben sie wegen Corona zu Hause und wollen jetzt ihre Gärten schön haben. Super. Hallihallo. Ich hatte jetzt auch schon mittlerweile die, nein, dritte, zweite. Eins, zwei, drittes Lied. Ah, die zweite Kursstunde. Das andere war ja Schnupperstunde, die kann ich ja nicht als Kursstunde mitzählen. Das war aber ganz praktisch. Also eigentlich sollte ich Samstag zu, Quatsch, Freitag zu Kurs. Aber Freitag habe ich beim Flensburg-Lieb-Dich-Marathon mitgemacht, den Online-Marathon. Und da konnte man halt aussuchen, welche Strecke man läuft. Jugendliche sind so 500 Meter einige gelaufen, manche 1 Kilometer, 1,5. Ich habe bei 2,5 Kilometer mitgemacht, den zu laufen. Man konnte den laufen, wo man möchte, damit man gut Abstand wegen Corona hat. Ich war am Stiftungsland Flensburg laufen, habe auch Beweisfotos gemacht und ja, eine Nummer habe ich bekommen, die ich ausdrucken konnte. Die habe ich zu Hause vergessen. Also musste ich zu Hause auch nochmal ein Foto machen, weil man ein Hashtag und Foto mit der Nummer machen sollte. Wahrscheinlich als Nachweis, dass man die Strecke gelaufen ist. Man hat dann ja auch eingegeben, wie lange und wie weit man gelaufen ist. Ich habe mal geguckt, verglichen zum Handewitter-Sommerlauf war ich ein bisschen langsamer, ein bisschen schlechter. Aber beim Handewitter-Sommerlauf, da war die Hitze auch noch nie so stark wie jetzt an dem Tag. Also ich war so froh, am Auto wieder angekommen zu sein und Wasser dabei zu haben. Also Selta, dass ich was trinken konnte. Traubenzucker. Zu Hause dann schön Ocha Ocha, Kokicha-Tee, Grüntee. Ja, da war ich sehr froh drum. Naja, ich war dann halt mittags noch essen Familie, bei der Familie. Und da merkte ich schon, so Magen krummelt so ein bisschen. Und abends ging es mir dann nicht so gut, musste ich mich ausruhen. Hatte Kopfweh, konnte halt nicht teilnehmen, habe halt Bescheid gegeben, dass ich nicht kommen kann. Und da einige halt nur freitags oder samstags können, ist an beiden Tagen Kurs. Und dann habe ich halt Samstag mitgemacht und das war auch echt praktisch, weil an Samstag konnten wohl mehrere wohl nicht. Bei der einen, die waren die Kinder krank, die musste sich kümmern. Ich weiß nicht, warum der Rest nicht konnte. Aber so waren wir halt zwei und unsere Kursleiterin. Das war halt auch ganz praktisch. Da wurde dann halt Summ, Summ, Summ, Bienchen, Summ herum als erstes gesungen. Dann haben wir uns den japanischen Text dazu angeguckt. Der ist halt ein bisschen anders, aber es kommt halt auch halt das Summ, Summ quasi und Bienchen kommt drin vor. Aber der Rest des Textes ist etwas anders, leicht anders, ja. Gibt zwei Strophen. Kann ich noch nicht auswendig, auch nicht die deutsche Übersetzung, wenn man das sich mal übersetzen würde. Aber das Lied habe ich auch auf Smule gefunden und konnte es da singen. Das finde ich ganz toll. Vor allem auf Smule waren Hiragana, Katakana, Kanji und ich brauchte da gar nicht lesen, weil ich den Songtext ja zum Ausdrucken auch bekommen habe. Ja, da ist da auch der deutsche Text bei mit der japanischen Übersetzung für die anderen, weil sie macht halt den Kurs auch für Japaner. Und da habe ich auch schon einen Termin für im Juli. wann wir Deutsche und Japaner zusammen singen. Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie wir das machen, ob wir die Sprachen mischen, ob wir zusammen immer in einer Sprache singen oder auch nicht. Werde ich mich mal überraschen lassen. Also darauf freue ich mich auch. Ja, wollte ich halt nur noch erzählen, auch, dass es halt ja weitergeht mit dem Kurs, dass wir halt ein neues Lied auch gelernt haben, aber auch wieder Kuckuck hatten wir dann auch wieder. Noch neue erfundene Strophen hinzu. Also vorher hatten wir da halt, also zum Lied gehört eigentlich nur Mutter, dann gab es aber auch Vater, großer Bruder, große Schwester. Jetzt hatten wir auch kleine Schwester, kleiner Bruder, Großmutter und Großvater dazu genommen. So lernt man halt die Sachen dann auch, wenn man die im Song benutzt und sich dazwischendurch übersetzt, lernt man die Wörter auch leichter. Was auch ganz praktisch ist, auf YouTube, Tokyo Maniacs hat jetzt auch ein Discord-Channel aufgemacht, wo in dem wir auch halt jetzt schreiben können, mehr wenn halt die nicht online sind, können die Mitglieder sich auch da treffen. Genauso wie Nihongo hat auch einen Discord-Channel, der ist aber weniger aktiv, glaube ich. Und der ist gerade halt, weil er neu ist, wohl sehr aktiv auch. Und da haben wir halt auch einen, ja, Channel aufgemacht, wo wir halt auf Japanisch schreiben können, uns gegenseitig helfen, verbessern können. Das ist auch ganz witzig und praktisch. Es gibt schöne Emojis. Das ist hauptsächlich für die, ja, Tokyo Maniacs Fans. Fans, Anhänger. Ich glaube, Fans hört sich schöner an, aber wir nennen uns selber ja auch manchmal Anhänger. Nihongo-Anhänger, Tokyo Maniacs-Anhänger, bin ich beides. Hoho. Ist keine Sekte. Es dreht sich halt nur um Japan, bisschen was Japanisch lernen oder über Japan lernen, Japan kennenlernen, die Kultur kennenlernen. Finde ich ganz toll. Das wollte ich als Zusatz halt nochmal aufnehmen, weil ich hatte ja eigentlich Text aufgenommen und dann danach hatten wir aber den Kurs und dann dachte ich, ach, das könnte man auch nochmal mit reinnehmen. Ne? Also es wird auch immer noch mal vom Kurs davor geguckt, dass das nochmal verfestigt wird. Das eine Mal wurde ja auch abgefragt, ob wir noch wissen, was links und rechts ist. Da wurden wir getestet. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal auch getestet werden. Da haben wir ja auch auf Facebook eine Gruppe, da stellt sie dann die Videos rein. Also die Unterrichtsstunden nimmt sie auf. Und dann kann man sich die vom anderen Team, wo man nicht mitgemacht hat, angucken, aber auch das eigene. Aber empfohlen hat sie, dass man sich eher das andere anguckt. Ich bin da ganz ehrlich, ich gucke mir beides an. Ich wollte nämlich auch immer hören, wie ich mich anhöre, weil wir anfangs halt immer die Hiragana durchgehen, also dieses A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko und so weiter und so fort. Das üben wir da ja auch immer, das Sprechen, wie ich mich anhöre. Weil wenn ich online bin, habe ich Kopfhörer auf und das hört sich für mich dann irgendwie immer anders an, als wenn ich das so höre. Fand ich interessant zu hören. Naja, und dass ich auf Smule halt auch ein Lied entdeckt habe und darüber das halt doppelt nochmal verinnerliche. Oder auch andere Lieder auf Smule, die ich super toll finde. Und wenn ich da dann aber halt keine Romaji habe, das heißt nur Hiragana und viel Kanji, die ich nicht sprechen kann, google ich auch schon mal, ob ich das als Romaji finde und dann kann ich das trotzdem mitsingen. Aber auch nur hauptsächlich, wenn ich auch ja, mehr die Melodie kenne, glaube ich. Es gibt so viele, da kenne ich die Melodie nicht, da singe ich einfach ruhig mit, so wie der Vorsänger, der andere, der Gesangspartner quasi, ist ja dann meistens Karaoke, wo ich mitsinge, wo einer den Part 1 hat oder Part 2, das suchen die sich aus. Da ich kein Premium, also kein VIP bin, kann ich nicht selber Lieder einsingen. Macht aber verdammt Spaß, so allgemein so lernen, weil wenn ich dann keine Lust auf ein Buch habe, so schon wieder aufschreiben, lernen, üben. Dann mache ich halt Singübungen, Vokabel lernen, Kanji lernen. Also es gibt ja so viel, was man lernt, wobei man lernen kann. Und ja, suche ich mir das, was mir an dem Tag gerade gefällt, halt heraus. Wenn ich so einen ganz schlimmen Tag habe, wo ich denke, oh, gar keinen Bock auf Japanisch lernen, dann gucke ich mir mein ausgedrucktes Bild an, wo mein Ziel drauf steht, wo der Fuji-san drauf ist. Ja, Kirschblüten, ganz viele ja, blühen. Eine Pagode, ich glaube vierstöckig ist die drauf. Also ein ganz tolles Bild. Das bekannteste aus Japan eigentlich. Dass ich das auch mal machen möchte, Und dann fängt man doch wieder an, irgendwas zu lernen. Wenn es ganz schlimm läuft, dann gucke ich halt Terrace House oder eine Serie mit Untertiteln noch japanisch halt. Dass man trotzdem halt Content hat. Oder halt singen, lernen, üben. Egal, Hauptsache Content, egal in welcher Form. Also nur was japanisches Essen wird mir nicht reichen, das wäre ja kein Lernen. Das mache ich auch gerne natürlich was hinzu. Omreise schmeckt ganz gut. Sushi selbst gemacht, halt die fischlose Variante. Ja. Ein Kimono, so ein Sommerkimono habe ich, kann ich anziehen. Oder im Winter, wenn es kalt ist, der ist auch, glaube ich, gerade in der Wäsche. Ein Chang-Chanko. Das ist quasi ja wie eine Jacke, könnte man so sagen. Kurzer Bademantel, Jacke. Also vom Schnitt her. Schön kuschelig, warm, mollig, aber die Ärmel halt nicht ganz bis zum Schluss, die sind ein bisschen kürzer. Ein bisschen sehr ausgepufft, also sehr, da würde ich mit den Armen, glaube ich, dreimal reinpassen. Aber halt toll. Schön so mit so einem Drachen drauf, Muster. Jetzt rede ich schon wieder mehr, als ich eigentlich erzählen wollte. Ich wollte eigentlich nur noch mal über den dritte Kursstunde sprechen. Ja, und vielleicht einwerfen, dass ich beim Marathon mitgemacht habe. Da hat man halt etwas Geld vorweg bezahlt, damit man auch eine Medaille bekommt und das für einen guten Zweck. Also man konnte auch so Geld Kleinigkeit bezahlen und mitmachen zum Spendenmäßig. Aber ich wollte, wenn schon, denn schon auch die Medaille haben. Nach der Eingabe, wie weit, wie schnell ich war, habe ich auch eine Urkunde bekommen, die ich mir ausdrucken konnte. Ich stehe auf Urkunden, glaube ich. Mag ich ganz gerne. Das ist ja auch das Tolle bei den Udemy-Kursen. Wenn man teilgenommen hat, kriegt man auch eine kleine Teilnahmsurkunde. Soweit, so gut. Auf dem Discord-Channel von Tokyo Maniacs gibt es auch einige Tipps zum Lernen. Wieder. Ein Online-Wörterbuch habe ich da jetzt wieder entdeckt, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesehen. Das, was hier im Hintergrund immer plätschert, sind die Nachrichten, dass einer auf dem Discord-Server auch was schreibt. Ja, da verbessern wir uns auch gegenseitig. Also ich noch nicht. Ich habe noch nicht was geschrieben, aber ein Channel-Name war falsch, da fehlt den N. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Obwohl ich den Namen eigentlich ja fast täglich bei meinem Buch gelesen habe, hätte mir eigentlich auffallen müssen. Egal. Es macht halt unheimlich Spaß, auch wenn ich manchmal denke, oh, ist das schwer, ist das anstrengend, das kapiere ich nie. Und dann wiederum versteht man mal was, macht was Klick und dann, ja, zack, macht das auch Spaß. Ich komme, glaube ich, bei den Partikeln auch immer mal ein bisschen weiter. Nur ab und zu wird man dann doch verwirrt, wenn man wieder eine neue Erklärung für ein Partikel hört. Aber ja, ich glaube, irgendwann steige auch ich da komplett durch. Das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, Matane.